kommt wieder die Sendung 104,2 MHz. Wir sind eine Gruppe von Erwerbslosen und prekär Beschäftigten vom Mittwochsfrühstück im Zack und machen einmal im Monat eine Gemeinschaftssendung. Was ist denn das Mittwochsfrühstück? Ein Erwerbslosenfrühstück, auch für prekär Beschäftigte und andere Niedriglöhner. Kommt doch einfach mal vorbei. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 9:30 Uhr im Zack. Welche Themen haben wir heute? Also es geht erstmal um ein Rollenspiel. Da stellen wir ein Vorstellungsgespräch in einer Zeitarbeitsfirma nach. Außerdem gibt es ein Interview mit Julia von Lindern. Die ist im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum und stellt da eine neue Initiative vor. Dann gibt es noch einen Beitrag zur SPD und Hartz IV und am Schluss eine Einladung zu unserer Weihnachtsfeier. Ach, das hört sich ja toll an. Obwohl die Wirtschaft boomt, bekommen Langzeitarbeitslose weiterhin keine Arbeit oder zumindest keine, von der sie leben können. Ab und zu gibt es Angebote für schlechte Arbeit, zum Beispiel bei Leiharbeitsfirmen, in Callcentern oder Minijobs, mit denen weiterhin aufgestockt werden muss. Immer noch müssen für Langzeitarbeitslose ein halbes Jahr lang keine Mindestlöhne bezahlt werden. Trotzdem werden sie ständig unter Druck gesetzt. Zum Jobcenter zitiert mit Einweisungen unter Sanktionsandrohung, eine hohe Anzahl an Bewerbungen zu schreiben für die es nicht die entsprechenden Stellen gibt. Wenn es dann doch mal ein Vorstellungsgespräch gibt, erweist sich dieses meistens als Luftnummer. Das ist entwürdigend. Dazu gibt es jetzt ein kleines Rollenspiel. Hallo, Sie sind Frau Müller? Ja, guten Tag, Frau Schmitz. Ich sollte mich hier um die Stelle in der Buchhaltung vorstellen. Ja, also das ist ein klares Missverständnis. Da haben Sie was falsch verstanden. Dafür haben Sie doch gar nicht die Qualifizierung. Wir suchen jemanden für unser Callcenter. Da müssen Lose verkauft werden, also diese SKL-Lose. Da liegt wohl ein Missverständnis vor. Das Jobcenter hatte mir ein Stellenangebot als Buchhalterin gegeben und ich wollte mich natürlich bei Ihnen auch als Buchhalterin bewerben. Und telefonieren ist auch nicht meine Stärke. Ja, aber da können Sie mit Ihrem Lebenslauf nicht solche Ansprüche stellen. Seien Sie doch froh, dass Sie überhaupt noch eine Arbeit bekommen. Ja, was nützt mir die, wenn ich vielleicht nach 3 Monaten dann wieder entlassen werde, weil ich für die Arbeit doch nicht geeignet bin? Ich habe doch mehrere Fortbildungsseminare im Bereich Buchhaltung absolviert. Ich habe auch ein Studium absolviert, spreche mehrere Fremdsprachen und traue mir durchaus zu, nach einer kürzeren Einarbeitungszeit in Ihrer Buchhaltungsabteilung zu arbeiten. Na gut, wenn Sie absolut im Callcenter nicht arbeiten wollen, dann habe ich noch was anderes für Sie. Wenn Sie sich so absolut gegen Sperren, dann wie wäre es denn im Lagerbereich? Da hätte ich noch eine Stelle in Langenfeld, und zwar als Lagerhilfskraft in einer Großgärtnerei. Da dürfen Sie dann aber natürlich auch nicht so zimperlich sein. Da muss man im Winter auch schon mal aufs Feld und die Hände bleiben natürlich auch nicht unbedingt sauber. Alles ist gut. Es wird schon immer irgendwie weitergehen. Alles ist gut. Wir werden nur nicht alle überleben. Was wird so sein, wenn ich jetzt gehe? Werde ich dich jemals lebend wiedersehen? Es sieht so aus, als ob's ein kurzer Weg wäre. Alles irgendwie zu Ende geht. Ich weiß nur, ich will überleben und werde mich niemals ergeben. Oh no, ich lieb dich besser jeden Tag und hoff, dass das nicht auch schon alles war. Alles ist gut. So sehr an diesem Leben. Alles ist gut. Ich würde darum alles dafür geben. Ich komm nicht drüber. Bezahlen Sie mir denn Fahrgeld? Früher haben wir das gemacht, aber Sie wissen ja, die Konkurrenz ist groß und wir müssen ja wettbewerbsfähig bleiben. Ja, und da mussten wir das Fahrgeld leider streichen. Also da müssen Sie schon selber dafür aufkommen. Wie hoch ist dann der Stundenlohn? Also Sie wissen ja, dass wir für Langzeitarbeitslose nicht unbedingt den Mindestlohn bezahlen müssen. Wir müssen da schon ein bisschen drunter bleiben. Ich möchte aber schon ganz gerne von meiner Arbeit auch leben können. Ach so, ja, da kann ich Ihnen einen ganz tollen Tipp geben. Die Gärtnerei, die ich so im Auge habe, diese Gärtnerei XY, die hat so viel zu tun. Da können Sie Überstunden kloppen ohne Ende. Und da haben wir ja auch noch das Wochenende. Da kommen Sie dann schon auf Ihr Geld. Morgen können wir direkt dahin fahren, dann stelle ich Sie vor und dann können Sie direkt da anfangen. Also, ich hätte den Vorschlag, ich möchte gerne noch mal eine Nacht darüber schlafen. Und dann werde ich Sie am nächsten Morgen direkt anrufen. Wäre das okay? Ja gut, machen wir das so. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. 2 Tage später hat Frau Meier dann ein Schreiben im Briefkasten. Leider haben wir keine geeignete Stelle für Sie frei. So, ist das nun, dieses Vorstellungsgespräch, ist das jetzt realistisch? Also es ist so, dass wir das ein bisschen komprimiert haben von dem, was wir selber erlebt haben, was wir von anderen gehört haben. Diese Sachen sind alle vorgekommen und wir haben das nur ein bisschen, wie gesagt, in ein Vorstellungsgespräch gepackt. Aber das ist durchaus realistisch. Uns ist es wichtig, dass ihr mitbekommt, wie schwer es ist, eine Arbeit zu finden. Also die Arbeitgeber stellen sehr hohe Ansprüche. Und was wir auch festgestellt haben, ist, dass die Arbeitgeber sich auch nicht immer so vorbereiten auf Vorstellungsgespräche. Also von Arbeitslosen erwartet man ja immer, dass sie sich gut organisieren, dass sie natürlich auch vorbereitet in ein Vorstellungsgespräch gehen. Aber manche Arbeitgeber halten sich auch nicht immer daran. Was wir auch darstellen wollten, ist diese Zumutungen, die Art, wie mit uns geredet wird, die ist sehr entwürdigend. Und wenn man so etwas öfter erlebt, dann klar, dann verliert man vielleicht auch mal die Lust, sehr viele Bewerbungen zu schreiben. Es ist ein Teufelskreis. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. So sprach die Mutter, sprach der Vater, lehrte der Pastor. Er schlich aber immer wieder durch das Gartentor. Und in die Kaninchenstelle, wo sie 66 spielten, um Tabak und Rattenfälle Mädchen unter Röcke schielten, wo auf alten Bretterkisten Katzen in der Sonne dösten, wo man, wenn der Regen rauschte, Engelbert dem Blöden lauschte, der auf einen Acker biss, Rattenfängerlieder blies. Abends am Familientisch, nach dem Gebet zum Mahl, da ist es dann schon wieder, riechst du nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Sie trieben ihn in eine Schule in der Oberstadt, kämmten ihm die Haare und die krause Sprache glatt, lernte Rumpf und Wörter beugen und statt Rattenfänger weisen, musste er das Largo geigen und vor dürren Tanten greisen, unter roten Rattenwimpern, Barköckinder-Szenen klimpern und verklemmt in 4er Reihen. Knochen morsch und morscher schreien, zwischen Fahnen aufgestellt, brüllen, dass man Freundschaft hält. Schlich er manchmal abends zum Kaninchenstall davon, dann hockten da die Schmuddelkinder, sangen voller Hohn. spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Aus Rache ist er reich geworden in der Oberstadt. Da hat er sich ein Haus gebaut, nahm jeden Tag ein Bad. Roch wie bessere Leute riechen, lachte fett, wenn alle Ratten ängstlich in die Gullis wichen, weil sie ihn gerochen hatten. Und Kaninchenstelle riss er ab an ihre Stelle, ließ er Gärten für die Kinder bauen, liebte hochgestellte Frauen. Schnelle Wagen und Musik, blond und laut und honigdick. Kam sein Sohn, der Nägelbeißer, abends spät zum Mahl. Dann roch er an ihm, schlug ihn, schrie stinks nach Kaninchenstall. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Gehe in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Und eines Tages hat er eine Kurve glatt verfehlt. Man hat ihn aus einem Ei von Schrott herausgebellt. Als er später durch die Straßen hinkte, sah man ihn an Tagen auf nem Hak am Lieder blasen, Rattenfell am Kragen tragen. Hinkte hüpfend hinter Kindern, wollte sie am Schulgang hindern. Und strich um Kaninchenstelle, eines Tags in aller Helle, hat er dann ein Kind betört und in einen Stall gezerrt. Seine Leiche fand man, die im Rattenteich rumschwamm. Und drumherum die Schmuddelkinder bliesen auf dem Kamm. Spiel nicht mit den Schmuddelkindern, sing nicht ihre Lieder. Geh doch in die Oberstadt, mach's wie deine Brüder. Hallo, ihr seid immer noch ganz richtig bei 104,2 MHz. Wie versprochen, jetzt das Interview mit Julia zum Thema bezahlbarer Wohnraum. Das Bündnis für bezahlbaren Wohnraum hat sich im Jahr 2011 gegründet. Darin vertreten sind verschiedene Gewerkschaften, Vereine, Initiativen und sozialarbeiterische Verbände, die sich mit der Mietpreisproblematik auseinandersetzen. Wir hatten damals in Düsseldorf das Phänomen, dass insbesondere im Bereich der Luxusbebauung viel gebaut wurde, dass wir einen absoluten Überschuss an Villen hatten, dass Luxusmodernisierung hier stattgefunden haben und das nur teuer gebaut wurde. Das waren damals Situationen, die wir nicht gut fanden, die wir durch verschiedenste Aktionen begleitet haben, um unseren Protest dagegen auch auf die Straße zu bringen und in die Gesellschaft zu tragen. Hat sich denn seither irgendwas geändert an der Wohnraumsituation? An der Wohnraumsituation in Düsseldorf hat es Veränderungen gegeben, dahingehend, dass sich die Mietpreise weiter verschärft haben, dass Wohnen in Düsseldorf noch teurer geworden ist. Das vor dem Hintergrund, dass durchaus neu gebaut wurde und dass Wohnungen entstehen derzeit, die dann auch in einem vermeintlich bezahlbareren Rahmen liegen sollen, die dann vielleicht nicht bei 15 Euro den Quadratmeter liegen, sondern vielleicht nur bei 8 oder 9 Euro den Quadratmeter. Nichtsdestotrotz ist das kein preiswerter Wohnraum für alle. Um was soll es denn bei den neuen Aktionen gehen? Wir haben nach einiger Zeit der Ruhe seit 2016 jetzt erstmalig uns wieder zu einem neuen Treffen zusammengefunden beim Bündnis für bezahlbaren Wohnraum und haben zunächst die Situation erörtert und die Erfahrungen, die wir sowohl hier im Stadtteil Oberbilk gemacht haben, als auch in anderen Stadtteilen, sind, dass es zu massiven Entmietungen kommt, dass Menschen verdrängt werden, dass Häuser verkauft werden, dass die neuen Eigentümer direkt die Mieten erhöhen und dass sie durch verschiedene Schikane versuchen, die Leute rauszubekommen, die Wohnungen dann zu sanieren und noch teurer weiter zu vermieten. Das ist der Ansatzpunkt, den wir uns jetzt genommen haben, soll unter dem Hashtag Hausverkauft Düsseldorf laufen. Also Wohnungen als Spekulationsobjekte praktisch, das hat zugenommen. Wir haben im Vergleich zum Frühjahr jetzt die Situation, dass es nicht maßgeblich erstmal darum geht, dass Luxusvillen entstehen, sondern dass im Wohnungsbestand, so wie er hier in Düsseldorf gerade vorhanden ist, die Verkäufe stattfinden und dass die Mieterhöhungen im Wohnungsbestand stattfinden. Das heißt, Menschen werden komplett aus ihren Vierteln verdrängt, sodass es da jetzt nicht um Luxusghettos geht, wie wir sie in den Heinrich-Heine-Gärten hatten, sondern tatsächlich um Verteuerung in bestehenden Vierteln. Also es kann sein, dass ganz normale Vermieter plötzlich ihre Häuser verkaufen. In der Praxis bedeutet das, dass die Häuser vielleicht ehemalig Privatpersonen gehörten, dass die vielleicht aus Altersgründen, vielleicht weil ihnen der Aufwand zu groß wird, die Häuser weiterverkaufen und dann an große Firmenkonglomerate verkaufen, die sehr profitorientiert sind, die Maximierung ihres Gewinns aus sind und das zulasten der Mieterinnen und Mieter machen. Kannst du denn ganz konkrete Beispiele in Düsseldorf sagen? Wir haben hier ein sehr exemplarisches und sehr dramatisches Beispiel auf der Lessingstraße erlebt, auf der Lessingstraße 25. Das ist ein Haus, das von ehemals Wohnungslosen bewohnt wurde, muss man tatsächlich sagen. Das Haus gehörte den Franz-Freunden hier in Düsseldorf. Die haben das im Rahmen oder im Zuge ihres Finanzskandals weiterverkauft an einen Berliner Immobilienhai, der es geschafft hat, innerhalb von jetzt knapp 2 Jahren mehr als die Hälfte der Mieterinnen und Mieter zu vergraulen, zu vertreiben und jetzt die ersten Wohnungen zu sanieren, damit er dann teuer weitervermieten kann. Dieser Vermieter heißt Eitan Haifin, ist in Berlin dafür bekannt, dass er ganze Straßenzüge aufgekauft hat, dass er den Mieterinnen und Mietern das Leben zur Hölle macht. Und das Gleiche passiert hier auch gerade auf der Lessingstraße. Was ist mit den Menschen passiert, die ihre Wohnung verloren haben? Ein Mieter wurde zwangsgeräumt, der konnte zurück zu den Franz-Freunden ziehen. Andere suchen sich jetzt eine neue Bleibe. Ihnen werden Prämien geboten bis zu 2.500 und 3.000 Euro, damit sie ausziehen, in dem Wissen, dass sie hier auf dem Markt keine Chance haben. Sie ziehen aus Düsseldorf raus. Wir wissen nicht von allen, wo sie geblieben sind. Das ist ein Skandal. Was möchte denn das Bündnis dagegen unternehmen? Die Ziele, auf die wir uns jetzt zunächst verständigt haben, ist tatsächlich einmal das Wissen darüber zu erlangen, wie sich vielleicht die Besitzerstruktur hier in Oberbilk, aber auch in anderen Vierteln verändert hat, was Strategien der Vermieter sind, um die Mieterinnen und Mieter zu drangsalieren und zu schikanieren und das Ganze dann entsprechend ins Positive zu wenden. Was sind Maßnahmen, wie können sich Mieterinnen und Mieter dagegen wehren, im Praktischen, aber auch einen Solidarisierungseffekt zu schaffen, dass diese weiteren Verkäufe nicht stattfinden, sondern dass Düsseldorf unsere Stadt ist und das bleibt sie auch, das soll sie bleiben und wir akzeptieren diese Praxis von Vermietern nicht. Können denn die Bürger, die uns jetzt zuhören, können die dann irgendwie dazu beitragen? Für alle Interessierte oder vielleicht auch selbst Betroffene gibt es die Möglichkeit, an unseren regelmäßig stattfindenden Bündnistreffen teilzunehmen, sowohl über die Facebook-Seite als auch über die Internetseite www.bezahlbarerwohnraumdüsseldorf.de bekommt man Infos, wann wir uns wie treffen. Es wird zu einem offenen Treffen noch im Dezember eingeladen. All diese Informationen findet man dann online und wir freuen uns über alle, die sich gemeinsam mit uns organisieren. Vielen Dank, Julia, für das Interview. Vielen Dank. Füttert uns und gebt uns eure Reste. Solange wir abgefüttert sind, bleiben wir nur Gäste. Füttert uns, so füttert uns und gebt uns eure Reste. Solange wir abgefüttert sind, gibt's keine Proteste. Und wem gehört die und gebt uns ein Versprechen. Und wenn wir abgefüttert sind, werdet ihr es brechen. Füttert uns, so füttert uns mit euren Angeboten. Solange wir abgefüttert sind, gibt es keine Toten. Und seid ihr wieder ganz richtig bei 104,2 MHz. Es kommt jetzt unser angekündigter Beitrag zu SPD und Hartz IV. Bei der SPD hat sich da einiges getan. Andrea Nahles sagte, wir werden Hartz IV hinter uns lassen, nachdem die SPD in Umfragen nur noch auf derzeit 14% kommt. In Bayern ist sie sogar einstellig geworden. Wird die SPD sich jetzt tatsächlich von ihrer Agenda-Politik verabschieden, die Deutschland gespalten und Millionen in die Armut getrieben hat? Die Chance hätte sie mit Martin Schulz vielleicht noch gehabt. Sie hat sie nicht genutzt. Schulz wollte sogar die menschenverachtenden Sanktionen beibehalten. Ist es jetzt die Verzweiflung vor dem Untergang, die Frau Nahles zu solchen Worten greifen lässt? Wir hegen allerdings nicht allzu große Hoffnungen, dass dem Taten folgen werden. Nun kommt ein Kommentar von Tacheles. Hartz IV ist passé und die SPD möchte nun endgültig einen Schlussstrich unter das in der Partei hart umstrittene Hartz IV-System ziehen, so der SPD-Generalsekretär Klingbeil. Auch Robert Habeck von den Grünen will Hartz IV ersetzen und in ein neues Garantiesystem ohne Arbeitszwang und Sanktionen umwandeln. Die Diskussion um Hartz IV ist in vollem Gange. Die Profiteure der Zwangsarbeit zu Niedriglöhnen kommen natürlich schon aus ihren Löchern gekrochen und üben Kritik an der Infragestellung des Hartz IV-Systems. Am klarsten hat Peter Nowak die Diskussion auf den Punkt gebracht. Die Konsequenz aus der Debatte um die Hartz IV-Reform müsste sein, dass die grundsätzlichen Gegner einen Bruch mit dem Hartz-IV-System fordern müssen. Das heißt, anzuerkennen, dass Menschen grundsätzlich soziale Rechte haben, die nicht daran gebunden sind, was sie angeblich arbeiten. Zudem sollten sie SPD und Grüne auffordern, in den Bundesländern, in denen sie noch Einfluss haben, ein sofortiges Sanktionsmoratorium im Hartz-IV-System durchzusetzen und damit eine Forderung umzusetzen, die ein Bündnis seit Jahren fordert. Hier mal ein paar Stichpunkte, wie eine Sozialstaatsreform aus meiner Sicht aussehen sollte. Erstens, bedarfsdeckende und auskömmliche Regelleistungen von nicht unter 600 Euro. Zweitens, Unterkunftskosten in einer Höhe, in der es möglich ist, tatsächlich eine Wohnung zu finden. Drittens, sofortige Aufgabe des Sanktionssystems. Viertens, tatsächliche Förderung und Weiterbildung für eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Fünftens, deutlich höhere Hinzuverdienste im SGB II/SGB XII. Sechstens, bedarfsdeckende und auskömmliche Renten. Siebtens, bedarfsdeckende und auskömmliche Leistungen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Achtens, deutliche Anhebung der Vermögensfreibeträge im SGB II/SGB XII. Neuntens, deutliche Erhöhung des Mindestlohns auf mindestens 11 Euro netto. Zehntens, Aufgabe von Minijobs. Elftens, Begrenzung von Zeitarbeit auf maximal 3 Monate. Zwölftens, öffentliche Förderung von Gemeinwohl- und Ehrenamtsarbeit. Und zuletzt 13. Einführung eines Verwaltungspraxiskodex als Rechtsanspruch ausgeschaltet und in das SGB I integriert, entsprechend dem Europäischen Kodex für gute Verwaltungspraxis. Soweit die Ausführung. Ein weiterer Ausschnitt aus einem Statement von Verdi. Verdi-Chef Bzyrske dazu. Verdi-Chef Frank Bzyrske unterstützt den Vorstoß der SPD-Vorsitzenden Andrea Nahles, das soziale Sicherungssystem Hartz IV durch eine Alternative zu ersetzen. Die Überlegungen der SPD-Vorsitzenden weisen in die richtige Richtung. Denn wenn Hartz IV bei Bedürftigkeit die Existenz sichern soll, dann lassen sich Sanktionen nicht rechtfertigen, sagte der Chef der Dienstleistungsgewerkschaft, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, RND. Es muss zu einer Arbeitslosenhilfe oberhalb eines aufzustockenden Hartz-IV-Niveaus zurückgekehrt werden, die sinnvollerweise um einen verlängerten Bezugsanspruch beim Arbeitslosengeld I ergänzt werden müsste. Soweit Franz Bzyrske. Soweit die Kommentare von Tacheles und von Verdi. Wir werden weiter an der Diskussion dranbleiben. Mal gucken, was noch passiert. Und wir werden uns da auch einmischen. Mir dreht sich schon der Magen und ich fühle mich wie ein Gespenst. Verdrossene Gesichter, betroffenes Gelächter. Die Zeitung deckt den Blick. Ich komme vor wie in der Geisterbahn. Ich glaube, ich werd verrückt. Morgens in der U-Bahn. Du fährst mit und ich fahr mit. Richtung Endstation. Wir sitzen hier zusammen. Keiner sagt einen Ton. Wir sind uns alle fremd hier. Wir kommen nicht mehr klar. Träume haben keine Chance. Die Wahrheit ist zu nah. Ein bisschen zu riskieren fällt uns allen schwer. Niemand will sich blamieren. Und Helden gibt's nicht mehr. Morgens in der U-Bahn. Untergrund. verstohlen. Noch auf drei Stationen, ich sitz schon wie auf Kohlen. Ich seh mir die Gesichter an und denke, die verblöden. Die kriegen nicht mal mit, wie sie langsam veröden. Die Fahrt geht immer weiter bis zum nächsten U-Bahnhof. Und jeder tut, als ob nichts wär. Ich renn schon alle tot, raus in der U-Bahn. Ich bin gebeten worden, einen Beitrag zur Weihnachtsfeier des Mittwochsfrühstücks zu schreiben. Jahr für Jahr findet die im Zack statt. Und das Mittwochsfrühstück gibt es jetzt schon 11 Jahre, selbst organisiert und in Eigenregie. Das gilt es zu feiern. Das Buffet kostet nach wie vor 1,50 Euro. Unschlagbar. Das geht nur, weil alle mit anpacken. Jeder und jede hilft mit, das Geschirr abräumen. Wischt die Tische ab, den Einkauf regeln wir auch selbst. Aber wir frühstücken nicht nur, wir unterstützen uns auch gegenseitig, wenn das Jobcenter mal wieder Probleme macht, begleiten uns auch gegenseitig beim Ämtergang. Wir haben von Anfang an auch immer Aktionen gemacht, standen vor Jobcentern, beteiligten uns an bundesweiten Aktionstagen. Auch die Rote-Punkt-Aktion, ein abgewandeltes Remake der Rote-Punkt-Aktion von 1968, ist am Mittwochsfrühstückstisch konzipiert worden. Umgesetzt wurde sie in Kooperation mit vielen Gruppen und Initiativen aus Düsseldorf. War schließlich sogar von Initiativen im gesamten VRR-Gebiet übernommen worden. Irgendwann stellten wir fest, wir sind ja nicht nur Erwerbslose, sondern unter uns gibt es auch viele Aufstocker oder solche, die sich mit Minijobs oder anderem Prekärem durchschlagen. Seitdem heißen wir das Mittwochsfrühstück der erwerbslosen Prekärbeschäftigten. Seit letztem Jahr gibt es auch die Gesprächsgruppe Hartz IV und Gesundheit, die jetzt jeden zweiten Mittwoch im Monat direkt nach dem Frühstück stattfindet. Da geht es um die Frage, wie wirkt sich lange Arbeitslosigkeit auf unsere körperliche und psychische Gesundheit aus? Kontakte versiegen, fast alle berichten von einer abfälligen und diskriminierenden Behandlung beim Jobcenter. Seit November 2012, also seit genau 6 Jahren, sind wir hier auf Sendung. Das Radio Megahertz, komplett von Mittwochsfrühstückerinnen getragen, sendet jeweils am letzten Sonntag im Monat um 19 Uhr. Das Radio Megahertz ist auch immer vor Ort, wenn irgendwo gegen Prekarisierung gestreikt wird. So zum Beispiel bei der Streikversammlung der Rheinbahnerinnen. Oder jetzt kürzlich beim Verdi-Streik für mehr Personal an der Uniklinik. Und jetzt also die Weihnachtsfeier. Aber keine Angst. Mit Stille Nacht, Heilige Nacht ist bei uns nichts. An Wunder glauben nur die wenigsten. Aber wir alle hoffen doch weiterhin auf eines. Dass auch hier endlich genügend Menschen aufwachen und wie in Frankreich mit Warnwesten auf die Straßen gehen. Denn es muss endlich Schluss sein, dass die Armen immer ärmer werden, weil die Konten der Reichen immer dicker werden. Übrigens auch wir vom Mittwochsfrühstück haben zusammen mit Arbeitslosen, Anti-Leiharbeitsinitiative und Verdi-Erwerbslosen schon mehrfach mit Warnwesten vor den Jobcentern gestanden. Da waren wir zugegebenermaßen aber nicht ganz so viele wie in Frankreich. Nun also erstmal die Feier. Ganz ohne Tannenbaum und Lametta. Versprochen. Kommt doch einfach mal vorbei. Ihr braucht ja nicht gleich Gold, Weihrauch und Myrrhe mitzubringen. Eine Packung Gewürzkekse oder Mandarinen tun es ja auch. Also die Feier findet statt am Mittwoch, 19. Dezember, 12 bis 16 Uhr. Gut, hoffentlich sehen wir uns da. Thank you. übrigens, bevor wir jetzt die letzte Sendung dieses Jahres beenden, nochmal vielen, vielen Dank an Norbert, der uns all die Jahre begleitet hat, geduldig unsere chaotischen Texte geschnitten. Stimmt, jeden Räusper hat er rausgeschnitten. Und hat gekürzt. Und jetzt müssen wir, leider verlässt er uns dieses Jahr und wir müssen jetzt erst endlich mal laufen lernen. Er war mit unser wichtigster Mann. Ja, auch von meiner Seite nochmal vielen, vielen Dank an dich, Norbert. Und dann hast du jetzt auch nicht mehr, wenn du so viel Zeit im Studio verbringst, mehr Zeit für die Fortuna. Auch wichtig, war es immer wichtig, wird immer wichtig bleiben. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann irgendwo im Studio, auf der Straße oder im Stadion. Macht gut. Und vielen Dank nochmal für die vielen süßen Stücke aus der blauen Kiste. Ja, Norbert, und vor allem auch für den vielen Kaffee, den wir bekommen haben. Sonst hätten wir hier gar nicht durchgehalten. Ja, es war wirklich klasse, ihn da immer hinter der Scheibe zu sehen. Und jetzt heute leider das letzte Mal. Also, tschüss, Norbert. Tschüss. Tschüss. Danke für alles. Danke. Das war's von 102,4 Megahertz für dieses Jahr. Wir hören uns wieder nächstes Jahr. Der Kampf geht weiter. Macht's gut. Habt eine gute Zeit. Und nicht vergessen, die Weihnachtsfeier am 19. um 12 bis 16 Uhr. Kommt doch einfach mal vorbei. Sind eure Lieder, eure alten Lieder? Fragen die aus anderen Ländern, wenn man um Kamine sitzt, matt getanzt und leer gesprochen und das Highlife-Spiel erschwitzt. Ja, wo sind die Lieder, unsere alten Lieder? Nicht für ein Heller oder Batzen mag Feinsliebchen.